Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Denn nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit und damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, haben wir auf unsere Fahne geschrieben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Und wie leben hier die Künstler? In Kokania gibt es keine Künstler mehr, sondern nur noch Menschen, die unter anderem auch Künstler sind. Kunst, Spektakel, Revolution. Wir senden heute den zweiten Teil des Vortrages Die Situationistische Internationale, die Avantgarde und der Klassenkampf, der von Biene Baumeister Zwinegator am 18. Juni in Weimar gehalten wurde. Im ersten Teil des Vortrages hatte Biene Baumeister zunächst über das Verhältnis von Kunst und Politik referiert und wie die Situationistische Internationale diese Begriffe bestimmt. Er hatte herausgearbeitet, dass die Begriffe Kunst, Politik und Kritik, ähnlich wie die Begriffe das Vernünftige, das Schöne und das Gute, Titel für Bestimmungen sind, die im politischen Handgemenge immer wieder neu ausgehandelt werden. Wenn die SI jedoch von ihren neuen Aktionsformen gegen Kunst und Politik spricht, meint sie nicht Politik als Feld der Auseinandersetzungen und Dissense, sondern die spezialisierte Sphäre der Politik, die von der kapitalistischen Gesellschaft formbestimmte, spektakuläre Politik. Diese spektakuläre Politik und das Prinzip der Repräsentation findet sich jedoch nicht nur in den bürgerlichen Parteien, sondern auch in den Gewerkschaften, dem Engagement und der politischen Bewegung. Unter der Formbestimmung dieser spektakulären Politik, die vom Leben der Menschen und von den anderen Sphären, etwa der Kunst, getrennt ist, werden selbst subversive Taktiken und Strategien rekuperiert und dienen letztendlich der Aufrechterhaltung oder der Modernisierung der spektakulären Warengesellschaft. In diesem Sinne spricht die SI von einer Aufhebung der Trennungen und der Sphären von Kunst und Politik. Über die Ignoranz der Avantgarde gegenüber dem Zivilisationsbruch Auschwitz und das Verhältnis der kritischen Theorie der Situationisten zur kritischen Theorie von Adorno und Walter Benjamin referieren im Folgenden Zwi und Negator. Die Geschichte der kunstmodernistischen Avantgarde ist die andere Dimension der Moderne, welche mit der Genesis des modernen Proletariats und dessen erstem politischen Bemächtigungsdurchbruch in der Pariser Kommune von 1871 ihr kulturelles Postulat in dem Wort von Rimbaud ausdrückt, il faut être absolument moderne. Zwangsläufig ist mit dem Geschichtsbruch in der Modernen zwischen 1933 und 1945 der Bruch der Avantgarden geschehen, denn sowohl die politische, sprich kommunistische Avantgarde, hat gegenüber dem Durchbruch der Konterrevolution versagt und angesichts der Exekution des völkischen, eliminatorischen Antisemitismus in der Shoah nichts Wesentliches zu sagen gehabt. Ebenso haben die kunstmodernistischen Avantgarden angesichts des Ungeheuerlichsten einfach weitergearbeitet, indem sie so taten, als wäre das Proletariat noch in seinen vergangenen Gestalten da oder indem sie sich gänzlich vom Proletariat als solchen distanzierten und indem sie somit dem visionären kommunistischen Entgrenzungspostulat von Rimbaud höchstens den ästhetischen Leerlauf des rationalistischen sogenannten Engagements oder der irrationalistischen Darstellung des Undarstellbaren als vermeintlich nur Absurdes entgegengestellt haben. Die kritische Theorie, als deren Teil die Situationistinnen sich verstanden. Und die Situationistinnen haben sich teils höchst bewusst, wie im Falle Adornos, teils vorbewusst im Sinne von Freuds Traumbestimmung oder halbbewusst, halb geblendet, betäubt in der Traumatisierungsverdrängung angesichts der Katastrophe. Der einige, der zumeist noch sehr jungen späteren Lettristinnen und Situationistinnen selbst nur knapp entgangen waren, diesem irreparablen Bruch gestellt. Ich muss das nochmal deutlicher sagen. Teils hat sich die kritische Theorie im Falle Adornos höchst bewusst diesen Bruch gestellt, teils vorbewusst, unbewusst bis in die Selbstverblendung hinein, wie es bei den Situationisten fraglos der Fall war. Der Geschichtsbruch, Zivilisationsbruch und Revolutionsbruch ist von der Moderne als technologisch modernisierter Barbarei herbeigeführt worden, als Kulmination des Fortschritts der Klassengesellschaft. Und nicht nur war nach der Massakrierung der Pariser Kommune und der Errichtung des Preußisch-Deutschen Reichs auf ihren Trümmern zuerst die Chance der Verwirklichung der Philosophie bzw. Theorie und der Poesie in der seit damals anstehenden kommunistisch-proletarischen Revolution verpasst worden, sondern es war auch eine sozialdemokratisch-bolschewikisch-stalinistische Serie neuartiger Konterrevolutionen entstanden. Neuartig deshalb, da sie im Namen und als Repräsentation des Proletariats und des Sozialismus und Kommunismus exekutiert wurde. Und im Gefolge der revolutionären Anläufe aus dem Ersten Weltkrieg heraus wurde auch das zugleich mit diesen Revolutionsanläufen ästhetische Neugeborene, die Dada-Bewegung, die Surrealismus-Bewegung vor allem, in der Wiege erdrosselt. Es war allerdings ein langsames, qualvolles Sterben mit vielen Aufbäumungen, vor allem dann gegen die darauffolgende faschistische und nationalsozialistische Konterrevolution, vor der sich die jungen Avantgarden entweder in die erstickende Umarmung der stalinistisch-bürgerlichen Volksfront oder des trotzkistischen Sektentums flüchteten. Die von André Breton gehütete Flamme der Revolution lodert, wo sie will, wie Breton sagte, aber nach 1945 will bzw. kann sie eben nur noch im Obskurantismus und in den Museen glimmen wie ein ewiges Lämpchen. Die ästhetische Erstgeburt der modernen Revolution ist längst verwest. Diese Avantgarde ist zur Arrière-Garde, zur Nachhut verkommen, zum radioaktiven Kadaver, wie es die Surrealisten selber nannten. Das ist es, was bis heute am radikalsten, gründlichsten und praktisch am konsequentesten, womöglich sogar über Adornos Implikationen hinaus, die kritische Theorie und Praxis der Situationistinnen begriffen hat. Das Steckenbleiben in der Kunstsphäre, die Fixierung auf das Feld der Kultur, verkennt und verdrängt das große Versagen der Avantgarden in Kunst und Kultur wie in der Politik der Revolution. Ja, es beruht sogar auf dieser Leugnung und Verdrängung. Dieses Versagen wird in der situationistischen Avantgarde-Kritik allerdings an der Niederlage der letzten großen Erhebung des Proletariats und der Landarmut in Europa 1937 in den folgenden Jahren im Spanischen Revolutionskrieg festgemacht. Die ganz jungen Lettristinnen um 1950, die späteren Situationistinnen, benennen also diese historische Konstellation, diese Situation, keinesfalls so klarsichtig wie der 30 Jahre ältere, unter völlig anderen Bedingungen und mit völlig anderer theoretischer Ausrüstung kritisieren könnende Adorno. Aber sie empfinden diese Katastrophe atmosphärisch bei Traumatisierungsausblendung des Katastrophenkerns und sie drücken sie dennoch ähnlich geschichtstheoretisch ernüchternd, grausam gründlich, sagte Marx, drücken sie das aus, wie der ebenfalls eng am Surrealismus orientierte Walter Benjamin es kurz vor seinem Tod, kurz vor der Shoah, in den Thesen über den Begriff der Geschichte getan hat. Einem Dokument, das bereits 1947 in Frankreich bekannt geworden ist. Debord musste es kennen, ebenso wie sein akademischer Lehrer Lefebvre, dessen Kritik des Alltagslebens dann auch explizit auf Basis der benjaminischen Passagenforschung an das Revolutionsproblem in der Moderne herangeht und der situationistischen Spektakeltheorie von daher wichtige Impulse gegeben hat. Die entscheidenden Impulse erhielten die präsituationistischen jungen Outcasts in Paris der Nachkriegsjahre von den Erinnerungen der geschlagenen Spanienkämpferinnen, die dort lebten. sowie von den Auseinandersetzungen um die stalinistische Hegemonie über die Resistance und die neu entbrennenden Klassenkämpfe, vor allem in der französischen Vierten Republik, in der Ära des sogenannten Kalten Krieges. Und das Wesentlichste, auch dann als der große Unterschied zu den anderen Abteilungen der kritischen Theorie im großen historischen Sinne, bei diesen jungen Leuten sollte die Theorie-Praxis-Beziehung sein, welche sie lebten in der ganzen Bedeutung von Marxens Begriff der proletarischen Lebenssituation, an den Rand der kapitalistischen Gesellschaft gedrängt zu sein, sich der Lohnarbeit als letzter historischer Form der Zwangsarbeit entweder unterwerfen oder verweigern zu müssen, während diese Freiheit der Lohnarbeit bereits in spielerischen, vor allem in ästhetischen Formmöglichkeiten, so etwas wie, also in negativer Form aber, so etwas wie travail attractif, also anziehende Tätigkeit im Sinne des französischen Frühsozialisten Charles Fourier, also in negativer Form in der kapitalistischen Produktionsweise, bereits aufscheinen lässt. das, was Adorno als Paradoxie des Kunstgebildes nach Auschwitz bezeichnet, prägt und spaltet deshalb genau die sich damals herausbildende situationistische Theorie und Praxis. Schon in der lettristischen Phase wird die Abkehr vom Bild, die Kritik der surrealistischen Avantgarde und die Hinwendung zur dadaistischen Destruktion der Wortsprache bei Konzentration auf deren kleinste buchstäbliche Einheit radikaler denn je aufgesucht, und zwar in engster Verbindung mit einem ganz bestimmten Stil der Theoriebildung, der sich dezidiert als theoretische Praxis des rhetorischen Stils versteht und über die ästhetische Sphäre hinaus in die Gesellschaft eingreifend entwickelt. Demgegenüber versuchen währenddessen die unabhängig von der lettristischen Bewegung operierenden Maler und Architekten das Bild, auch noch das Tafelbild, aufzuheben durch Verfremdungen, die seiner Zerstörung gleichkommen, durch ein Aufbewahren im Rahmen der vernichtenden Kritik selbst. Hauptsächlich zu nennen ist hier Asgerion, der mit seinem Bruder Jörgen Nasch im skandinavischen Untergrund gegen die NS-Okkupation gekämpft hatte, und zwar gerade mit den Gestaltungsmitteln des Kunstmodernismus. Bis zur Abspaltung der Künstler aus der Situationistischen Internationalen ein Jahrzehnt später, um 1962-63, ist damit der Konflikt um die Bilderkritik der treibende situationistische Widerspruch. Und daraus erklärt sich die spezifische Aufhebungsanstrengung, die ebenso strittige wie unbestreitbare, uneingeholte theoretische Leistung der Situationistinnen für die kritische Theorie bis heute, die Spektakelkritik. Also die Spektakelkritik können wir unmöglich hier auch nur in der Nussschale darstellen. Die eigentliche Steigerung der Kritik der politischen Ökonomie dürfte als Fetischismus-Theorie mit der Spektakeltheorie in der Modernen erreicht sein. Es gibt aber viele Ansätze vor den Situationisten in der Geschichte der kritischen Theorie. Die Marx'sche Kritik des wahren Fetischismus und seiner weiteren Gestaltungen, ich nenne nur die trinitarische Formel, Ende von Kapitalband 3, also die Schachtelung der verschiedensten Fetischgestalten mit der wahren Fetisch-Kerngestalt als Wurzel, in eine Bilderkritik, die also mit der Wertspiegeldimension, mit der Rückspiegelungsdimension, überhaupt mit der Spiegelverkehrung im fetischistischen Produktionsverhältnis des modernen Kapitalismus einhergeht, auch auf der Bilderebene zu analysieren und auch als Produktion von Bildern. Deswegen geht die Warenproduktion mit Bilderproduktion einher, mit verkehrenden Spiegelbildern oder Hieroglyphen nennt es Marx. Und diese Dimension ist gerade da, wo sie geradezu explodierte oder zum ersten Mal ganz sinnfällig, augenfällig wurde, nämlich ungefähr in den 20er Jahren in der urbanen Region Europas und der USA, Westeuropas und der USA vor allem, aber auch im Gefolge der russischen Revolution und der Avantgarde-Bewegungen in der russischen Revolution, allerdings auf zwei Entwicklungsrichtungen, die da später als diffuses und konzentriertes Spektakel bezeichnet wurden und sich schließlich zum integrierten Spektakulären vereinigten nach der Spektakeltheorie in ihrer entwickelsten Form bei Gede Bordan. Da geht es immer um eine materialistisch-historische Imagologie. Und die wurde bereits von Mitarbeiterinnen der kritischen Theorie, wie etwa Siegfried Krakauer, die Angestellten, Adorno etwa zu nennen, dann nicht nur das Kulturindustrie-Kapitel mit Horkheimer verfasst in der Dialektik der Aufklärung, sondern dann auch die psychologische Struktur der faschistischen Propaganda und derartige Arbeiten und sehr maßgeblich von Benjamin mit seiner etwa These der Ästhetisierung des Politischen, wo die Massen sich selbst in Massenwahn, Organisierung und Krieg bei ihrer Selbstzerstörung, bei der Zerstörung anderer Teile der Massen zuschauen und so weiter. Da wurden diese Ansätze schon gelegt. Mehr können wir jetzt zur Spektakelkritik erst nicht sagen, das können wir nur langsam in einzelnen Momenten und Aspekten im Weiteren entfalten. Thank you. spektakuläre Bilderproduktion ist von der kapitalistischen Warenproduktion keinen Moment ablösbar. Das Spektakel ist ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen, wobei durch die Versachlichung und Verbildlichung das gesellschaftliche Verhältnis als Beziehung zwischen Menschen und zwischen Klassen verborgen wird. Basal und letztendlich ist das Spektakel als getrennte Produktion und Produktion von Trennungen zu charakterisieren und in diesem Sinne die Proletarisierung der Welt als die Trennung der Produzentinnen von ihren gesellschaftlichen Lebensbedingungen und die Subsumption der Individuen unter die Teilungen der gesellschaftlichen Arbeit, unter die Norm ihrer Charaktermasken und Role Models. Was aber folgt daraus für die situationistische Aufhebung der politischen und künstlerischen Avantgarden? Auch. Und gerade sie werden begriffen und angegriffen als spiegelverkehrte Bilder der wirklichen Bewegung. Und damit ist bekanntlich materialistisch-historisch der Kommunismus, der kein Ideal ist, bezeichnet. Ebenso wie die Linken und ihre Avantgarden insgesamt angegriffen werden, insoweit, als sie ein bloßes Idealbild darstellen und reproduzieren, nach welchem die wirkliche Bewegung gemodelt werden soll. Eine materialisierte Ideologie, objektiviert und sedimentiert in Scenes, in Szenen, Apparaten, Institutionen und politischen wie kulturellen Maschinen, die sich von den sie treibenden Produzentinnen getrennt haben und diesen nun als hegemoniale Diskurse und ideologische Staatsapparate, um den heutigen Linken verständlich zu bleiben, kurz in Gestalt von Repräsentationen gegenübertreten. Insoweit die Rolle dieser Repräsentationen bzw. Repräsentanten wie kommunistischen Parteien und Künstleravantgarden angesichts ihres historischen Versagens als Avantgarden obsolet geworden war, bedeutete dies allerdings keineswegs, dass sie als solche in der wirklichen Bewegung aufgehoben worden war. Deshalb gingen Lettristinnen wie Situationistinnen immer zugleich von der Notwendigkeit aus, die historischen Aufgaben, die gesellschaftlichen Funktionen von Avantgarde sowohl in der politischen wie in der ästhetischen Sphäre, aber nicht allein in diesen, als getrennten Sphären, sondern in der Totalität wahrzunehmen und zu erfüllen. So erklärt sich auch der vermeintliche, tatsächlich ironisch als Stilmittel eingesetzte Größenwahn, der sie befähigte, sich jeweils als Internationale zu konstituieren, anstatt etwa als weitere national beschränkte Parteien und mit kulturrevolutionären Projekten wie städtebaulichen Plänen und Modellen hervorzutreten. Gerade diese Projektemacherei der Künstlerphase der Situationistischen Internationale von 1957 bis 1962 endete mit dem Abgang der Künstlerinnen als Professionals. Bezeichnenderweise wurde als offizielle Objektivation der situationistischen neuen Aktionsformen in Politik und Kunst, schließlich nur eine Entwendung oder Zweckentfremdung der Pop-Art realisiert. Dies war 1963 als Ausstellung von Antikunstexperimenten im Rahmen einer politischen Kampagne gegen das Atombombenschutzbunkerbauprogramm RSG-6 und erklärtermaßen als Bestandteil einer Zerstörungsbewegung gegen diesen Bunkerbau. Die Ausstellung der antikünstlerischen SI wurde selbst in einem Bunker in Dänemark platziert, der kurz darauf mitsamt der meisten situationistischen Exponate von Armee und Polizei zerstört worden ist. Diese erste und letzte situationistische Entäußerung antikünstlerischer, postavantgardistischer Kreativität und Energie war vor 1968 war betitelt mit Destruction of the RSG-6. Zu diskutieren wäre genau, ob die SI durch ihren Aufhebungsversuch ins vermeintlich infantile Spiel auf dem Terrain der ästhetischen Objektivationen und auch noch auf dem Terrain der politischen Agitation, wie sie es in diesem Interview am Beispiel von Michel Bernsteins Reliefplastik nennen, der von Adorno theoretisch ausgesprochenen Paradoxie praktisch besser entsprochen haben. dass Kunstwerke nun nicht mehr möglich, aber umso dringlicher nötig seien, soll der radikalsten Kritik am katastrophalen bestehenden bzw. so weitergehenden adäquater Ausdruck geschaffen werden, solange keine revolutionäre Klasse des Bewusstseins dies tut. Welcome to ARCO AMPM Mini Market. We would like to advise our customers that any individual who offers to pump gas, wash windows, or solicit products is not employed by or associated with this facility. We discourage any contact with these individuals and ask that you report any problems. Thank you. Die Besonderheit der Situationistinnen sehen wir in ihrem Theorie-Praxis-Bezug, der wiederum durch ihr eigentümliches Postulat des Vergessens, ihr sozusagen Ausblenden, ihren Sprachstil der Auslassungen gekennzeichnet werden kann, hinsichtlich der Geschichtstraumata, was einer Bilderlosigkeit fast gleichkommt oder sogar einem unbewusst halbbewussten Bilderverbot angesichts dieser Traumata. Es ist das zäh festgehaltene oberste ethische Postulat der Situationistinnen, die Kohärenz. Das ist hier auch in diesem Dokument im Kern. Ein schwieriger, eigensinniger oder, um es mit Hegel zu sagen, außerordentlich harter Begriff, Kohärenz, der wiederum an ihrer Aufhebung der Avantgarde-Rolle deutlicher werden kann. Alle diese bisher besiegten Formationen oder Kontingente der Klassenkämpfe, von denen wir in dem Dokument vorher über die Ausstellung im Interview gehört haben, also die Rückkehr der Bande Bono, so eine Art Robin Hood-artige Bande, glaube ich, in den 20er Jahren, der Sieg der Pariser Kommune, der Sieg der Arbeiterräte in Budapest, der Sieg des Bauernkrieges und so weiter. Solche plastikartigen Pop-Art-Entwendungsreliefs, die alle zerstört worden sind. Alle diese bisher besiegten Formationen oder Kontingente der Klassenkämpfe, die hier zitiert oder angerufen werden, des Klassenkrieges, sind keine Avantgarden mehr oder waren es nie, weder die Pariser Kommunardinnen noch die Bonneau-Bande. Sie stellen sich in der Gegenwart der Moderne als das Gegenteil dar, als das, was in der Kriegskunst schon bei Clausewitz als enfant perdu bezeichnet wird, wörtlich verlorene Kinder, militärischer Ausdruck als verlorene Haufen für die Kontingente, die hinter den Linien der Sieger als eine Art versprengter Partisaneneinheiten von den Hauptlinien der eigenen Streitmacht abgeschnitten sind und doch deren keineswegs unbedeutender Bestandteil sind. Diese enfant perdu sind also keineswegs Arriergarde oder Nachhut, Nachtrab, sondern sie operieren auf Leben und Tod auf dem vom Feind besetzten, beherrschten Terrain. Sie sind im Gegenteil gezwungen, alle Aufgaben der Avantgarde wahrzunehmen, so gut sie können, aber unter völlig neuen Bedingungen und auf eigene Faust. Also ohne einen Generalstab, der sie kommandiert. Die Situationistinnen bemühen oder entwenden sogar einmal ausnahmsweise den bekannten maoistischen Vergleich von dem Bild, das Bild von den Fischen im Wasser. Denn die zunächst gegebenen, also die kämpfenden Kontingente müssen sich in der Bevölkerung wie die Fische im Wasser bewegen können. Denn die zunächst gegebenen Trennungen von den weniger bewussten, das heißt wenig oder gar nicht auf die Praxis der Theorie oder theoretische Praxis hin organisierten Leuten, die Trennung innerhalb der Klasse der Proletarisierten und Pauperisierten, gilt es allererst zu beseitigen. Diese Aufgabe versuchten die Enfants perdus der SI zu lösen durch eine ganze Konzeption und Technik des Anknüpfens und Ansetzens am gesellschaftlichen Unbewussten wie Vorbewussten, also an dem, was Walter Benjamin das Traumkollektiv nannte oder den Traumschlaf des Proletariats. Die Situationistinnen nannten dieses Ensemble von Techniken die Kohärenz des materiellen und kulturellen wie psychomentalen Lebensprozesses, das sind Terminus von Marx, Lebensprozess, in der erlebten Totalität des kapitalistischen Überlebensalltags zur Geltung zu bringen, also dieses Ensemble von Techniken, diese Kohärenz zur Geltung zu bringen, nannten sie Psychogeografie. Diese Kohärenz wäre die wahrhaftige Darstellung, Ausdruckgebung der Wirklichkeiten und Möglichkeiten der realistischen Dynamis einer verlogenen, sozusagen gefälschten, in den Bildern der Gesellschaft des Spektakels verkehrt abgespiegelten und verflüchtigten Totalität. Thank you. In der nächsten Sendung hört ihr den dritten und letzten Teil des Vortrages von Biene Baumeister Zwinigator über die Situationistische Internationale, in der sie näher die situationistische Kunst- bzw. Antikunstpraxis bestimmen. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe Kunstspektakel Revolution findet ihr auf der Seite spektakel.blogspot.de.